الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس إن شاء الله تعالى der sechste Unterricht in der Erklärung der Zusammenfassung der Aqida al-Wasitiyah von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Ich muss kurz was korrigieren. Ich habe gesagt, in den vorherigen Unterrichten, wir haben schon über Al-Ilhad gesprochen. Das hatten wir nicht und wir werden inshallah ta'ala heute über Al-Ilhad sprechen. Al-Ilhad in der Sprache ist Al-Mail, die Abweichung, die Neigung, die Schiefe. Auch sagt man in der Sprache zu dem Mulhid, es ist ein Atheist, ein Gottloser, ein Ketzer. Und Al-Ilhad ist an sich der Unglaube, der Irrglaube und die Abwegigkeit. Na'am. Das war alles sprachlich. Wa istilahan, yani islamisch gesehen, oder die islamische Bedeutung davon ist, al-mailu amma yajibu i'tiqaduhu aw 'amalu. Wa yakunu fi asma'illahi ta'ala. Das heißt, das Abweichen von dem, wozu man verpflichtet ist, den Glauben daran zu verinnerlichen, oder das Handeln danach, und das ist in Bezug auf die Namen Allahs, Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala sagt, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Und so lasst diejenigen, die abwegig mit seinen Namen umgehen. يُلْحِدُون von Ilhad. In Surat Al-A'raf. Und auch der Ilhad kommt in den Ayat von Allah Tabaraka Ta'ala. Wir haben gesagt, einmal in den Namen und zweitens auch in den Ayat von Allah Tabaraka Ta'ala. Allah sagt, إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا. Diejenigen, die Ilhad in Bezug auf unsere Ayat machen, sie sind uns nicht unbekannt. Surah Al-Fussilat 40. Na'am. Das nochmal, Al-Ilhad in Bezug auf islamische Definition ist die Abweichung von dessen, was verpflichtet ist, den Glauben daran zu verinnerlichen oder das Handeln danach. Und dies ist entweder in den Namen von Allah subhanahu wa ta'ala oder in seinen Ayats. So, Anwa'u al-Ilhad fi asma'illahi ta'ala. Die Arten von Al-Ilhad in Bezug auf die Namen Allahs Ta'ala. Und sie sind vier. Erstens, dass man etwas von ihnen ablehnt oder das, was sie beinhalten von Eigenschaften. Wie die Jahmiyyah. Entweder man lehnt sie komplett ab oder Teile davon oder das, was daraus entspringt. Wie die Jahmiyyah, die Asha'ira, die Mu'tazila und ihresgleichen. Tayyib? Die Jahmiyyah haben gesagt, das ist eine Sekte, die sind Kuffar. Und die Asha'ira und Maturidiyah und Mu'tazila und so weiter, das sind alles ihre Abspaltungen. Yani sie haben, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagt, ihre Fundamente. Und die heutigen, sie sind noch viel schlimmer als die früheren. Von den Asha'ira und Maturidiyah, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala detailliert erklärt hat. Sie haben alle dieselben Usul. Es spielt keine Rolle, ob du sagst, wie die Asha'ira, wir bestätigen nur sieben Namen. Wir hatten das, glaube ich, letztes Mal gelernt in unseren Unterrichten, in den ganz ersten Unterrichten, Barakallahu Fikum, dass die Asha'ira nur sieben Namen von Allah Tabaraka wa Ta'ala bestätigen, oder beziehungsweise sieben Eigenschaften. Sie bestätigen sieben Eigenschaften. Und diese sind das Leben, Hay, das Wissen, die Macht, die Kraft, die Allmacht, die Allkraft, Wal-Kalam, das Reden, aber nicht die Wirklichkeit des Redens. Das bestätigen sie in Wirklichkeit auch nicht, dass Allah Azza wa Jal spricht, wie wir glauben, mit einem Ton, mit Buchstaben, mit einer Stimme, subhanahu wa ta'ala, in einer deutlichen Sprache, in der Sprache, wie er möchte, beispielsweise jetzt in Arabisch, wie der Koran, Allahs Wort, ich wiederhole jetzt, Allah subhanahu wa ta'alas Wort ist der Koran. Oder mit anderen Worten, das der Koran ist das Wort Allahs, das Allah tabaraka ta'ala deutlich sprach mit einer Stimme, Buchstaben und einem Ton. Das ist barakallahu fikum die Aqida von den Sahaba, von dem Gesandten Allahs und die Tabi'in und Ba'd Tabi'in. Darin gibt es keinen Ikhtilaf. Und Imam al-Bukhari erwähnt das auch in seinem Sahih. Und genauso erwähnt das auch Imam Ahmad in Usul al-Sunnah. Und genauso erwähnt das Al-Lalakali in Scharh Usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Und genauso erwähnt das Abdullah ibn Ahmad ibn Hammar rahimahullah in seinem Buch Kitab al-Sunnah. Und genauso erwähnt das Imam al-Ajuri in seinem Buch Kitab al-Sharia. Und genauso erwähnt das Ibn Abi Asim in seinem Buch Kitab al-Sunnah. Und genauso erwähnen es andere viele Ulama, wie auch wie Al-Barbahari rahimahullah, auch in seinem Buch Al-Sharh al-Sunnah. Und genauso, barakallahu fikum, ist es die Meinung von Imam al-Shafi, von Imam Malik, von Imam Ahmad rahimahumullah, und Imam al-Awza'i, Imam al-Sufyan al-Thawri, Abdullah ibn Mubarak und andere von den Ulama. Darin gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Und wir sagen nicht, wie die Asha'ira sagen, das sind Worte, die nicht direkt von Allah, vom Sinn. Nein, das sind die Worte Allahs, die er gesprochen hat, mit Ton, mit Wort, mit Buchstaben. Wer das leugnet und die Wirklichkeit davon kennt, er ist ein Kafir ohne Meinungsverschiedenheiten. Das ist ein allgemeiner Takfir. Also man sagt Takfir al-Am. Tayyib. So, was natürlich die Leute anbelangt, die in irgendeinem Dorf aufgewachsen sind, wo dort ihnen die Wahrheit als das vermittelt worden, diese Leute werden aufgeklärt. Tayyib. Sie sagen, es gibt sieben Eigenschaften, die sie bestätigen. Die Asha'ira, die Sekte, das Dalal, das Leben und dass er Wissen hat, dass er Fähigkeit hat, die Fähigkeit, die macht zu allem, den Kalam, wir haben erklärt, wie die das meinen, Al-Irada, den Willen und genauso das Hören und das Sehen. Aber sie bestätigen sie nicht alle, wie Ahlus Sunnah wal Jama'ah es verpflichtend gesehen hat, weil Allah es so offenbart hat und es so gemeint hat und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Habt ihr verstanden? Sie sind nicht uns gleich. Genauso auch die Maturidiyya, die ein paar mehr Eigenschaften bestätigt und die anderen alle abgelehnt haben. Wir sagen hier, sie bestätigen diese sieben Eigenschaften. Und das bedeutet, sie lehnen auch die anderen, alle anderen Eigenschaften ab, wie die Hand Allahs, wie das Gesicht von Allah, und dass man Allah mit seinen Augen sehen wird, subhanahu wa ta'ala, und dass Allah Beine und Füße hat, wie es überliefert worden ist, zum Beispiel auch in Sahih Muslim. Und auch in den erwähnten Büchern, die ich erwähnt habe. Und dass Allah tabaraka ta'ala Finger hat. Und dass Allah tabaraka ta'ala zwei Augen hat. Und dass Allah tabaraka ta'ala zwei Hände hat. Und so weiter. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala sich erhoben hat über den Thron. Und dass Allah tabaraka wa ta'ala herabkommt. Ihre Aqidah ist Kufr. Viele Ulama, wenn du bei denen lernst, am Anfang, die sagen, ja, sie haben Fehler gemacht, sie suchen schon. Am Schluss sagen sie dir in ihrem Schuruh, in ihren Erklärungen, diese Aqida ist Kufr. Der Asl von dem ist die Ablehnung von den Eigenschaften Allahs. Und das ist der Asl von der, also beziehungsweise die Grundregeln, die Fundamente von den Jahmiya, von dem Gründer Jahm ibn Sufyan. La'anahullah. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das weiß. Und genauso auch die Mu'tazila und alle anderen. Naam. Auf jeden Fall, ihr Glaube ist Kufr. Und das ist wichtig zu wissen und dass man auch davon Abstand nimmt und weiß, was das richtig ist. Gehen wir zurück. Wir haben gesagt, das erste ist, dass du entweder ein Teil ablehnst oder das, was sie beinhalten. Und das beinhaltet nicht nur die Eigenschaften, sondern auch die Namen. Es gibt die extremen Jahmiyyah, die haben gesagt, nee, also wir lehnen nicht nur die Eigenschaften ab, wir lehnen auch alle Namen ab. Und die Mu'tazila auch eine andere Baustelle, die gesagt hat, nein, er ist Samir und ist Sam. Er ist Basir, zum Beispiel, er ist hörend ohne Hören. Er ist Sehen ohne Sehen. Er ist Wissen ohne Wissen. Das ist Schrott. Im gut Deutsch, das ist Müll. Weil sie haben auch Gründe, warum sie diese Aussagen sagen. Aber ist klar, wir verschwenden jetzt nicht unsere Zeit mit dieser Sinnlosigkeit. Weil wenn wir sagen, jemand ist allwissend, dann verstehen wir, dass er die Eigenschaft des Wissens und erst recht in Bezug auf Allah allwissend. Nur Allah ist allwissend. Wir haben Wissen, unser Wissen ist beschränkt in den Bereichen, die wir haben und unvollkommen, vielleicht auch von verschiedenen Perspektiven. Aber Allah, wenn wir sagen, Allah ist Al-Alim, Al-Hakim, er ist der Allwissende, der Allweise, dann muss doch bindend sein, dass er subhanahu wa ta'ala die Eigenschaft des Ilm hat. Dass die Eigenschaft des Ilm, des vollständigen Ilm, dass er allwissend ist. Nicht wie einige von diesen Sekten, erwähnten Sekten sagen, Allah ist allwissend ohne Wissen. Aber hier kommt eine wichtige Sache von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, hat eine schöne Sache in den Aqidah al-Tadmuriyya erwähnt. Er sagte, die Regel in Bezug auf die Eigenschaften, auf die Namen, gilt auch auf die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Und im Gegenteil. Yani, in Bezug auf die Namen, auf die Eigenschaften und Eigenschaften auf die Namen. Yani, wenn ihr sagt, Allah ist doch der Allwissende und daraus entspringt, wie einige, die dies nicht ablehnen, das Wissen, genauso sagen wir, Allah ist der Allsehen, aus diesem entspringt das Sehen. Und genauso, barakallahu fikum, aus den anderen Namen. Und wenn wir sagen, in den Namen und in Bezug auf die Eigenschaften, so sagen wir, warum bestätigt ihr ein Teil der Namen, ein Teil der Eigenschaften und lehnt das die anderen Eigenschaften ab. Warum sagt ihr, Allah tabarak ta'ala hier ist, hat die Eigenschaft des Lebens, lebendig sein, die Eigenschaft des Wissens, die Eigenschaft der Fähigkeiten. Aber ihr lehnt die anderen ab. Deswegen sagt auch hier Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, die Aussage in Bezug auf einige Eigenschaften gilt auch auf die anderen. Yani, wenn du diese Vollkommenheit bestätigst für diese Namen, dass Allah allwissend ist, perfekt, ohne Mangel, dann bestätige das auch, dass Allah liebt. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah liebt die Muhsinin. Warum bestätigt ihr nicht die Eigenschaft der Namen, die Eigenschaft der Liebe? Dass Allah auch hier perfekt ist im Lieben. Und sein Lieben nicht der Schöpfung gleicht. Oder das Erheben, dass Allah sich erhebt. Warum bestätigt ihr es mit dem Wissen und nicht mit dem Erheben? Ist nicht denn Allah, der das herabgesandt hat? Allah. Deswegen, die Regel gilt nicht nur in einigen Eigenschaften, sie gilt genauso in den anderen Eigenschaften. Und dann habt ihr verstanden? Die Regel, die in den Eigenschaften gilt, gilt auch in den Namen. Und die in den Namen gilt, gilt auch in den Eigenschaften. Und die Regel, die Aussage in Bezug auf einige Eigenschaften, gilt auch auf die anderen Eigenschaften und Namen. Habt ihr verstanden? Ja, wir haben gesagt gerade, Allah, wir bestätigen, dass Allah unbedingt allwissend sein muss, sonst könnte er die Himmel und Erde nicht erschaffen und uns, was dazwischen ist. So sagen wir, wenn ihr doch diese Eigenschaften bestätigt, dass Allah das Wissen hat, dann bestätigt doch auch, dass Allah liebt und dass Allah sich erhebt und dass Allah Hände hat und dass Allah Füße hat. Und dass Allah Augen hat und so. Versteht ihr? Warum macht ihr einen Unterschied zwischen diesen Eigenschaften und den anderen? Warum bestätigt ihr diese auf diese Weise und lehnt die anderen ab? Dass die Aussage in Bezug auf einige Eigenschaften gilt auch auf die anderen. Ja, Achi. Manche sagen, wenn wir die Eigenschaft der Hand Allah zuschreiben und die arabische Sprache gibt davon aus, ich gebe dir meine Hand und ich bin da mit meiner Hand, heißt es mit meiner Kraft. Erstens, wer hat es gesagt von den Sahaba? Und wer hat es gesagt von den Tabi'in? Und hat es der Gesandte Allahs gesagt? Und hat Allah Azza wa Jal gesagt, Qudrati? Er hat gesagt, meine Hände. Khalaqtu biyadei. Allah sagt, ich habe ihn mit meinen beiden Händen erschaffen. Wie in Adam, im Koran. Allah hat nicht gesagt, mit meinen zwei zwei Eigenschaften, Mächten. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und damit diese Shubuhat, die du im Kopf hast, diese falschen Argumentationen von deinem Kopf gehen, wir sagen, der Mensch hat eine Hand, richtig? Und der Fisch hat auch eine Hand. Und dieses bestimmte Tier, ein bestimmtes Tier, hat auch eine Hand. Ist die Hand des Tieres gleich der Hand des Menschen? Du sagst nein. Genauso ist die Hand von Allah anders als die Hand seiner Schöpfung. Weil Allah ta'ala sagt, Laysa kamithlihi shay. Du kannst doch nicht über etwas reden, was du nicht kennst und wo es kein Beispiel gibt. Allah sagt, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Die ein Ratschlag an meine Geschwister. Die Leute bringen immer diesen Vers und stoppen bei Laysa kamithlihi shay. Nichts ist ihm gleich. Ja, mach zu Ende. Wa huwa as-sami'ul basir. Und er ist as-sami'ul basir. Laysa kamithlihi shay. Nichts ist ihm gleich. Nichts, egal was dir in deinen Kopf kommt, Allah ist anders und vollkommen. Kannst du dann über etwas reden, wovon du kein Beispiel kennst? Ich kann dir ein Beispiel von einem Fisch geben, weil du einen anderen Fisch kennst. Aber kann ich über Allah ta'ala reden, wo es kein Beispiel für Allah ta'ala gibt? Wo Allah ta'ala selber sagt, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ كُفُوًا أَحَدْ, wo es keinem gibt, der ihm gleich ist. Yani gleich ist, niemals war ihm jemand gleich, niemand ist ihm gleich und niemals wird ihm jemand je gleich sein. Komm, gib mir ein Beispiel für etwas, was du noch nie gehört hast. Und genauso ist es wichtig, mit den Namen und Eigenschaften Allahs ta'ala umzugehen. Bestätige sie und lauf nicht weg, weil du bist genau in das gefallen, wovor du fliehst. Du sagst, ich will Allah ta'ala nichts zuschreiben. Ich will Allah nichts zuschreiben, yani, im Sinne, ich will Allah nicht mit seiner Schöpfung vergleichen. Aber indem du die Eigenschaft doch abgelehnt hast oder umgedeutet hast, hast du doch das gemacht, wovor du behauptest zu fliehen. Was hat dich denn dazu gebracht, die Eigenschaft der Hand und das Gesicht und das Lieben der Augen und der Finger abzulehnen, außer dass du gefallen bist in das, wovor du fliehst, indem du Allah mit der Schöpfung vergleichst. Und komische Züge und bindende Sachen, barakallahu fikum, hinzubringst, was überhaupt nicht Allah eine Ermächtigung herabgesandt hat, dass man darüber spricht. Ataquluna ala Allahi wa la ta'lamun. Spricht ihr über Allah, wovon ihr kein Wissen habt? Allah wird euch fragen über das, was ihr gesagt habt. Möge Allah euch und uns alle recht leiten und uns auf die Rechtleitung stellen lassen. Amin. Na, wir haben gesagt, das Erste ist, dass man einen Teil ablehnt oder das, was es beinhaltet. Nicht nur die Eigenschaften, sondern auch die Namen. Zweitens, an yusamma Allah bima lam yusammi bihi nafsahu. Indem die zweite Art des Ilhad ist, dass man Allah ta'ala einen Namen gibt, ihm einen Namen zuschreibt, womit er sich selber nicht zugeschrieben hat. Wie die Nasara, die Christen, indem sie Gott Vater nennen. Allahu Akbar. Sie nennen Gott Vater. O unser Vater im Himmel. Ihr kennt das alle. Yani, dieser Name ist nicht herabgesandt von Allah tabaraka wa ta'ala. Und dieser Name steht auch Allah tabaraka wa ta'ala nicht zu. Warum? Weil Allah sagt, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Darüber werden wir inshallah später sprechen. Sprich, Allah ist einer. Einer in seinem Namen, in seinen Eigenschaften, in seinen Taten, in seinem Wesen, subhanallah. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Allahu Samad. Allahu Samad, der Unabhängige, von dem alle abhängig sind, die alle abhängig sind von Allah tabaraka wa ta'ala. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Nicht wurde er geboren, noch wurde er gezeugt. Noch hat er gezeugt. Und keiner ist ihm jemals gleich. Allahu Akbar. Er hat keine Gefährtin. Er hat nicht gezeugt. Er hat keine Kinder. Subhanallah. Er ist kein Vater. Er ist der Schöpfer von uns. Subhanahu wa ta'ala. Das gehört zum großen Kufr, dass man Allah tabaraka wa ta'ala Vaterland und damit natürlich auch meint, dass wir die Kinder von ihm sind und so weiter, wie die Christen das behaupten. Dieser Punkt ist inshallah deutlich. Drittens, dass man den Fehler macht, der Mushabbiha. Wer sind die Mushabbiha? Das sind jene, die glauben, dass Allah tabaraka ta'ala mit seiner Schöpfung gleich ist oder ähnlich ist. Yani sagen, Allah hat Hände, auf jeden Fall, wir bestätigen das. Allahs Hand ist wie meine Hand. Allahs Hand ist wie die Hand von der Schöpfung. Allahs Finger sind wie die Finger der Schöpfung. Allahs Gesicht ist wie das Gesicht der Schöpfung. Habt ihr verstanden? Die vierte Art, dass man aus einem Namen von den Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala für seine Götzen einen Namen daraus entzieht. Wie zum Beispiel Uzza. Dieser Name Uzza haben sie einer Götzin zugeschrieben. Oder einen Götzen. Und dieser Name Uzza ist abgeleitet vom edlen Namen Allahs tabaraka wa ta'ala, der vollkommen ist, Al-Aziz. Das gehört auch zu den Arten von Al-Ilhad. So haben wir gelernt, der Ilhad in Bezug auf die Namen Allah Ta'ala sind vier. Erstens, dass du sie ablehnst oder ein Teil oder das, was sie beinhalten, sei es in Eigenschaften oder sei es in den Namen. Es spielt keine Rolle, ob du einen Namen oder eine Eigenschaft oder mehr ablehnst. Zweitens, dass du Allah subhanahu wa ta'ala nennst, wie Allah subhanahu wa ta'ala sich nicht genannt hat. Da haben wir als Beispiel gegeben, wie die Nasara, die Christen, dem sie zu Allah tabaraka ta'ala sagen, Vater, Adam. Drittens, dass du glaubst, wie die Mushabbiha, eine Sekte des Kufrs, dass du sagst, Allah ist gleich mit seiner Schöpfung. Das haben wir erklärt. Und viertens, dass du von dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala einen Namen ableitest für deine Götze. Na'am. Das war in Bezug auf die Namenseigenschaften Allah tabaraka wa ta'ala. Jetzt kommen wir inshallah in Bezug auf die Ayats von Allah tabaraka wa ta'ala. Der Ilhad in Bezug auf die Ayats subhanahu wa ta'ala. Dass du sagst, Allah ist nicht der einzige Schöpfer. Nein, es gibt einen Schöpfer neben Allah. Zum Beispiel, Allah hat die Himmel erschaffen, aber die Sonne hat Fulan erschaffen, so und so. Habt ihr verstanden? Na'am. Und das ist der Ilhad al-Kawniya. Wer sowas glaubt, ist Kafir. Tayyib. Oder wenn du auch glaubst, nicht nur sagst, Allah tabaraka wa ta'ala hat das erschaffen, er ist der einzige Schöpfer, aber er hat Helfer gebracht. Wa'yadu billah. Und dann gibt es den Ilhad in den Ayat al-Sharia, islamischen Gesetzen. Und das, was Allah tabaraka wa ta'ala offenbart hat auf seine Propheten zu uns. Und das ist in folgenden Punkten. Entweder du verleugnest einen Propheten und seine Offenbarung, ein Teil, oder komplett, oder du machst Tahrif, du verfälschst diese Botschaft, oder du erklärst sie zur Lüge, oder du widersprichst dir. Was heißt Widerspruch? Es gibt viele Arten von Widersprechen. Aber zum Beispiel, du sagst, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, da steht, Allah ist einer in seinem Wesen, aber nicht einer in dem Erschaffen. وَعِيَّذُ بِاللَّهِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ